Der schöne Schein. Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. September. Montag, 17 Uhr. Ich saß in meinem Potsdamer Büro und wartete auf ein oder zwei Wunder. Ich wartete bereits seit 5 Wochen. Sonn- und Feiertage inklusive. Wunder? Fehlanzeige. Nebenan, im kirchlichen Großraumbüro von Petrus und Paulus, sah es mit Wundern nicht viel besser aus. Trotzdem gab es Leute, die beide Herren und deren großen Chefin und wieder besuchten, Ostern und Weihnachten bevorzugt. Einige kamen auch zwischendurch. Warum ließ sich bei mir niemand blicken? Na schön. Meine Firma lag in puncto Betriebserfahrung 2000 Jahre im Rückstand. Gegen schlechte Stimmung, richtig schlechte Stimmung, gibt es nur ein Mittel. Erfolg. Der aber hielt sich irgendwo versteckt und mied mich, so gut er konnte. Oder war ich einfach noch nicht an der Reihe? Wenn dem so war, wann würde ich an die Reihe kommen? Vor oder nach meinem Tod? Die Frage interessierte mich. Noch mehr interessierte mich die Antwort. Ich würde in dieser Richtung recherchieren müssen, auf eigene Faust. Wozu war ich Detektiv? Gedacht, getan, ich erteilte mir einen Auftrag. Zum Nulltarif, natürlich. Niemand in diesem Büro war Mitglied einer Gewerkschaft. Ich stemmte mich nach oben, stellte mich auf meine eigenen Beine. Nein! Jetzt nicht, ich habe zu tun. Schön für Sie, Sie schulden mir 2 Monatsmieten. Herr Dr. Hübscher, wir sind mitten in der Rezession, aber die Talsohle ist so gut wie... Danke, ich lese selbst die Lügenpresse. Dann fällt es Ihnen sicher nicht schwer, vom Allgemeinen aufs Einzelne zu schließen. Auf Wiedersehen. Es fällt mir ausgesprochen leicht, Herr Gass. Sie haben Zeit bis morgen 18 Uhr, um zu verschwinden. Haben Sie was gesagt? Was wollen Sie? Ich habe ein Haus gekauft, Dortustraße 8. Oh, gratuliere. Leider mit Ungezieferbefall. Ach nee, Wanzen? Schaben? Ratten? Der Kammerjäger... Schlimmer. Hunde? Noch schlimmer. Illegale Bewohner. Sie werden diese Leute raussetzen. Na, warten Sie mal. Wie soll ich... Ihr Problem. Aber lassen Sie sie am Leben. Sagen wir 3 Monatsmieten. Nee. 2. 4. Also schön, 3. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Die Jungs dort sind für jede Abwechslung dankbar. Ich war sogar bei der Kripo bei einem Hauptmann Proll. Proll? Hauptkommissar Proll. Ach, Sie kennen ihn. Ja, ich kannte Proll. Sobald er auf der Bildfläche erschien, wurde es ungemütlich, vor allem für mich. Proll? Nö. Nee, den kenne ich nicht, nee. Ehe Sie weiterfragen, beim Staatsanwalt war ich auch. Dauert alles zu lange. Die Handwerker sind bestellt für nächste Woche. Diese Ruine ist ein Schandfleck für unsere Stadt. Finden Sie nicht auch? Ja, ich kenne da noch einen Schand. Seien Sie vorsichtig. Ich würde Sie ungern verlieren als Mensch, als Gesprächspartner, als Mieter, als... Verdammter Halsabschneider. Dr. Hübscher, Anwalt aus Berlin-Wilmersdorf und seit den 90ern Hobby-Bauherr im Deutschen Osten. Spezialisiert auf die Hinrichtung denkmalgeschützter Bausubstanz, war der Besitzer der Immobilie, in der sich mein Wohnbüro befand. Er hatte das Gebäude aufwendig und mit so wenig Geld wie möglich sanieren lassen. Für Hübscher war das kein Widerspruch, für die Bausubstanz schon. Dafür geizte Hübscher nicht bei den Mieten. Aber was kümmerte mich Hübscher? Was kümmerten mich dessen Probleme? Ich hatte genug eigene und einen Auftrag. Also hiefte ich meine Beine vom 3 Quadratmeter großen Schreibtisch, öffnete die Tür und prallte gegen einen 90-58-86. Morgen kann es schon zu spät sein. Na, wem sagen Sie das? Die Frau machte einen Schritt nach vorn, ich einen Schritt zurück. Wir tanzten ins Zimmer hinein. Johann Strauß grinste. Sie sind der Beste. Wer sagt so etwas? Nick Nolte. Nick Nolte? Verstehe. Natürlich verstand ich gar nichts. Ja, Nick, wie geht's ihm? Hab ihm mal aus der Patsche geholfen. Das war noch vor U-Turn. Dieser Hitzeschlacht in der Wüste. J-Lo hat schöner geschwitzt als Sean Penn, fand ich. Und Nick, naja, Sie wünschen? Ich setzte mich. Sie blieb stehen. Ihr Mund ging auf, dann zu, dann wieder auf. Prinzip Piranha. Sie drehte leicht den Kopf und starrte hinüber zur Tür. Würde sie oder würde sie nicht? Ihr Kopf schwenkte zurück. Ganz klar, sie war nicht zum Vergnügen hier. Sie knipste ein Lächeln an, umkurvte mit viel Aufwand und Geschick den Schreibtisch und blieb in einer Entfernung von ca. 20 Zentimetern Luftlinie vor mir stehen. Da war etwas. Der Duft von 86er Chateau Mouton Rothschild. Ich hätte gern irgendeinen Gott um Beistand angerufen. Fehlanzeige. Die meisten Götter stehen auf Abstinenz, Keuschheit und Nächstenliebe. Alles Dinge, die niemanden interessieren. Vielleicht kannte ich auch nur die falschen Götter. Nick ist ein Freund von mir. Er heißt Christopher. Ich nenne ihn Nick, weil er so hässlich aussieht wie Nick Nolte. Sie wissen, wer ich bin? Nö. Haben Sie keinen Fernseher? Nö. Ich werde erpresst. Hat jemand Ihre frühen Nacktvideos entdeckt, Frau Börninger? Sie wissen also doch? Natürlich wusste ich, wer sie war. Soap-Schauspielerin Rita Börninger. Heutzutage weiß jeder alles, ob er will oder nicht. Soweit hatten die Medien die Welt bereits im Griff. Sie mieser kleiner Schnüffler. Sie riss ihre großen Augen noch weiter auf, zog dann anmutig einen kleinen, stupsnasigen 357er Smith & Wesson aus ihrer großen Handtasche. Was sollte das? War ich jetzt im falschen Film? Haben Sie Kinder? Nee, was hat das eine mit dem anderen? Ich meine, das ist kein Spielzeug, das ist eine... Sie gehören also auch zu diesen Zeugungsverweigerern, richtig? Jetzt lag sie ganz falsch. Ich war kein Verweigerer. Jedenfalls nicht auf diesem Gebiet. Ich dachte an Cleo, meine Frau. Vor ein paar Monaten hatte sie mich vor die Tür unserer gemeinsamen Wohnung gesetzt. Warum? Vergessen. Leider besaß Cleo ein besseres Gedächtnis als ich. Es war sogar außergewöhnlich, wenn es um unsere Beziehungsprobleme ging. Aber was ging das diese Frau an? Nö, ich würde sofort, wenn... Die Überwachungskameras. Ich zeigte in irgendeine dunkle Ecke des Büros. Sie zeigte ihre schönen weißen Zähne, Medienprofi. Dann ließ sie das durchschlagende Verhütungsmittel wieder verschwinden. Glück für mich. Na schön. Da Sie weit und breit der Einzige sind... Ja? Sie sind engagiert. Nicht so schnell. Wie heißt das Drama? Erpressung, sagte ich bereits. Untertitel Der verlorene Sohn. Warum versuchen Sie es nicht bei meinen Kollegen nebenan? Biblische Events fallen an deren Zuständigkeit. Ich zeigte hinüber zu Peter und Paul, nicht ganz uneigennützig. Vielleicht würden sich die beiden irgendwann einmal revanchieren. Halten Sie sich für schlau oder für witzig? Mein Sohn will Geld von mir. Will er ins Kino? Oder ins Freibad? Ich habe keinen Sohn. Das heißt, doch, ich habe schon einen Sohn, aber ich will, dass Sie ihn finden. Wen? Den Sohn oder den Nicht-Sohn? Ist er ausgerückt? Sitzt er im Knast? Ist er Junkie? Juppie? Jaguarfahrer? Ich weiß es nicht. Wie viel will er? 1 Million. 1 Million? 1 Million. 1 Million? Ich bekam den Jungen, da war ich 15. Mutter wollte, dass ich die Schule beende. Sie hat den Jungen vor dem Waisenhaus... Ach, Sie kennen solche Geschichten sicher zur Genüge. Aber ja, solche Geschichten kannte ich aus dem Kino, vorzugsweise Hollywood. Auch Babelsberg mischte wieder mit. Aber Film ist Film. Das hier war die Wirklichkeit. Interessante Geschichte. Nette Großmutter. Wer weiß noch davon? Niemand. Wo finde ich Ihre Mutter, Ihren Vater? Auf dem Friedhof. Sie sind tot. Hat Ihr Sohn auch einen Namen? Richard, 20 Jahre alt. Er rief heute Morgen bei mir an. Einfach so. Können Sie sich vorstellen, wie überrascht ich war? Sind Sie sicher, dass es Ihr Sohn war? Ach, endlich mal eine gute Frage. Ich möchte, dass Sie genau das herausfinden. Hier. Ich hoffe, es reicht für den Anfang. Weg war sie. Der violette 500er flatterte noch ein wenig durch die Luft und legte sich endlich sanft auf dem Fußboden zur Ruhe. Nein! Was war das? Wochenlang nichts. Jetzt dieser Andrang? War diese Stadt endlich auf dem richtigen Weg? Nein! Ein Typ schob sich herein, Haare wie Gandalf, Beine wie Streichhölzer. Er führte einen Hund bei sich, Haare wie Claudia Schiffer, Beine wie Kate Moss. Französischer Schäferhund, auch das noch. Hunde müssen draußen bleiben. Der beißt nicht. Da war er wieder. Der typische Satz des typischen Hundehalters. Der Hundehalter sackte ungebeten auf den Besucherstuhl, gerade noch rechtzeitig. Ein nervöser Tick beherrschte die linke Region seines Gesichtes. Die rechte Seite blieb auffallend gelassen. In Gedanken ging ich die Notrufnummern durch. Haben Sie ein bestimmtes Anliegen oder möchten Sie sich bloß ausruhen? Hannibal! Der Hund reckte sich elegant und musterte widerwillig meine Hose in Höhe der Waden. Sie hatten gerade prominenten Besuch? Das ist bei Detektiven meiner Liga häufig der Fall. Wie viel würden Sie springen lassen? Wofür? Für einen Tipp. Das war's. Der Typ brauchte Geld, wie originell. Die linke Gesichtshälfte vibrierte stärker. Zweifellos brauchte er das Geld bald. Wie war doch gleich Ihr Name? Wo, sagten Sie, wohnen Sie? Dortu 8. Hä? Was soll der Quatsch? Dortu 8, hatte ich richtig verstanden, gehörte dieser Typ zur Familie der Ungeziefer? Ich beschloss, ihn etwas schmoren zu lassen. Kein Interesse. Danke. Ich hätte da noch andere Sachen. Einbrüche, Computerklau. Der Typ rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her. In ihm arbeiteten ein paar Gedanken und der Rest vom letzten Schuss. Bald würde sein Hirn Nachschub anfordern. Kleine Mengen an Mitleid stiegen in mir hoch. Na gut. Eine Minute. 100. Was? Stellen Sie sich nicht blöd. Ich stellte mich blöd. Begreifen Sie denn nicht? Ich will Ihnen doch nur helfen. Die Minute war um. Geht es um den Sohn der großen Diva? Er schüttelte den Kopf. Dann nickte er. Dann schüttelte er wieder den Kopf. Das waren eindeutige Aussagen, wenn man es nicht allzu genau nahm. Ja, er war jetzt soweit. Allerdings anders als gedacht. Ich verzichtete auf die Mund-zu-Mund-Beatmung und rief gleich die Rettung. Als man ihn hinaustrug, lebte er noch. Der Arzt meinte, dass das auch so bleiben würde. Zurück blieb ich, einige hundert Fragen und ein Problem namens Hannibal. Blödes Mistvieh. Das Mistvieh lag unter meinem Schreibtisch und schnarchte. Ich trat kurz zu, das Schnarchen hörte auf. Der Arzt hatte Hannibal eine Beruhigungsspritze verpasst. Ich war kein Arzt, ich hatte keine Spritze und Hannibal würde bald erwachen. Irgendwas musste ich unternehmen. Hier im Ampelpark, Sie wünschen? Ich wünsche mir, dass Sie mich von einem Hund befreien. Das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Hey! Der Hund ist nicht mein Hund. Kennen Sie den Besitzer? Ja. Auf Wiedersehen. Der Hundebesitzer liegt im Krankenhaus. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Kaufen Sie ihm Schappi. Das stellt so ziemlich jeden Hund zufrieden. Und geben Sie ihm Wasser, viel Wasser. Und vergessen Sie auf keinen Fall, mit ihm rauszugehen. Welche Rasse? Französischer Schäferhund und ich... viel Spaß. Ich hasse Hunde. Außer dich natürlich. Ich grinste Hannibal beruhigend an. Der ließ den Kopf wieder sinken. Mir blieb nur die Volksvariante der Haustierentsorgung. Eine Autofahrt und raus mit dem Vieh. Geplante Tatzeit, Morgendämmerung. Ich machte noch einen Gang ins Hundeparadies. Unterabteilung Kaninchen im eigenen Saft. Volltreffer. Hatte Hannibal noch nie Schappi gefressen? War ich jetzt sein Freund? Oder war dieser dankbare Ausdruck in seinen Hundeaugen nur das Resultat eines simplen Zuchterfolges? Ich legte 3 Stunden Selbststudium zum Thema ein. Konrad Lorenz, so kam der Mensch auf den Hund. Anschließend wusste ich zwar mehr, war aber auch nicht viel schlauer. Hey, du Hund. Ich habe noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Willst du mitkommen? Und ein paar frisch gestrichene Heuseiten verätzen? Er wollte. Also zogen wir los. Wohin? Dortu 8, na klar. 2 Leute hatten im Stundentakt diese Adresse erwähnt. Das sah nach einer interessanten Immobilie aus. Außerdem brauchte ich die Miete für mein Büro. Und ich war neugierig, ob es noch mehr Bewohner gab. Wenn nicht, Auftrag erledigt. Wenn ja, würden die anderen Bewohner vielleicht ähnlich schnell einer Umquartierung zustimmen wie Hannibals Herrchen. Versuch macht klug. Manchmal. Manchmal auch nicht. Ah, Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich machte 3 Schritte in die Dunkelheit hinein. Hinter mir fiel das Tor ins Schloss. Es raschelte. War das Ungeziefer? Wenn ja, welcher Größe? Ich habe Verstärkung dabei. Ich blöffte ein bisschen bei der Dunkelheit. Kein Problem. Bulle? Na, bitte. Jemand war hier. Jetzt galt es. Nein. Hund. Plötzlich ging das Licht an. 4 Kerle, 4 Hunde und jede Menge Kartons. Aus einem Karton lugte ein Delltower hervor. Interessant. Ich konzentrierte mich auf die Lebewesen. 8 gegen 2. Ich habe was gegen ein Ungleichgewicht der Kräfte. Vor allem, wenn ich nicht auf Seiten der Stärkeren bin. Tut mir leid, wenn ich... Das ist doch Hannibal. Hanni, komm her, Hanni. Und Hanni lief über, mit wedelndem Schwanz. Ein Problem weniger gut. Dafür jedoch stand es jetzt 9-1. So hatte ich mir diesen Ausflug nicht vorgestellt. Ich gehe dann mal wieder, hab dann noch ein paar unaufschiebbare Sachen zu erledigen. Wo ist Sebastian? Ich habe nur den einen Hund. Sebastian und Hanni sind unzertrennlich. Sie meinen den Hundehalter? Der liegt im Koma und im Krankenhaus. Aus dem Koma ist er sicher wieder raus. Mit dem Krankenhaus kann es noch dauern. Vielleicht hätte er ja gerne Gesellschaft. Im Koma? Ja. Oder im Krankenhaus? Was lief hier eigentlich? Was waren das für Leute? Hausbesetzer? Hausbesetzer sind von Natur aus chaotisch, trinkfreudig und vor allem laut. Die Gestalten vor mir sahen zwar chaotisch aus, aber nicht betrunken. Sie kamen langsam auf mich zu. 5 wedelten eifrig mit ihren Schwänzen, 2 mit Fäusten, der Rest mit Schlimmerem. Ich kann nichts dafür, dass Sebastian... Er kam in mein Büro. Ich bin Privatdetektiv und ist zusammengeklappt, hat komisches Zeug erzählt. Ach, was denn so? Sie rückten weiter vor, unerbittlich. Was so ein Typ eben erzählt? Der hat uns verpfiffen, Rich. Sonst wäre der Schnüffler nicht hier. Für diesen Scheißstoff würde der seinen Hund verkaufen und seine Großmutter dazu. Halt's Maul, Keule. Der Erste war jetzt auf Nahkampf weiter heran. Ich brauchte eine Idee, und zwar sofort. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Ein gewisser Hübscher hat das Haus gekauft und will Sie raussetzen. Der Former stoppte, zumindest für den Augenblick. Woher hast du das? Ich bin Mietsklave bei Hübscher, war wegen Schulden bei diesem Sack im Büro. Ich kann Ihnen sagen, dieser Typ ist wirklich das letzte Loch zwischen Rücken und Oberschenkel, wenn Sie verstehen. Hältst du dich für schlau oder für witzig? Ich stand da so rum und wartete, und da hörte ich, wie Hübscher seiner Tippse Anweisungen gab. Dort, du Acht, Polizeieinsatz und so. Wann? Bald, sehr bald, wahrscheinlich heute. Die Adresse? Dort, du Acht. Vom Büro. Hey, Rich, das ist gut. Da gibt's bestimmt jede Menge Hightech. Hals, Maul. Also, ich weiß nicht. Ich gab Ihnen die Adresse. Nach angemessenem Zögern, versteht sich. Blieben nur noch 2 Fragen. Und ich stellte sie. Heißen Sie vielleicht Richard? Wie alt? Wer will das wissen? Alles klar. Ich gehe dann mal. War echt nett mit Ihnen. Ehrlich, ich denke, Sie sind gar nicht so übel, wie Sie... ich meine, man sieht sich. Leute! Im Handbuch für Detektive steht auf Seite 148, wenden Sie Personen, mit denen Sie beruflich zu tun haben, niemals den Rücken zu. Ich wandte mich um. 3 Meter trennten mich von der Freiheit. 2 Meter, 1 Meter. Ich drückte gegen den Torflügel. Nichts. Ich drückte stärker. Wieder nichts. Ich versuchte es mit roher Gewalt. Erst recht nichts. Könnte mich mal jemand rauslassen? Bitte. Mit Vergnügen, Schnüffler. Da war es wieder, dieses unheilvolle Zischen. Ich hatte es schon einmal gehört. Und ich hatte jede Menge schlechter Erinnerungen daran. Ich reagierte und ließ mich fallen. Zu spät. Oh. Ich hörte noch ein bisschen Gebell und Geschrei, dann verebbte auch das. Ich fand fand mich auf der Brandenburger Straße wieder. Sie war menschenleer. Peter und Paul hatten ihre Kirche inzwischen vergolden lassen. Von außen. Ihr Geschäft schien ganz ordentlich zu laufen. Neid stieg in mir hoch. Eine Stimme neben mir sagte, du sollst nicht neidisch sein, Peters Stimme. Er stand da und grinste mich an. Ich weiß, sagte ich, aber ich kann nicht anders. Ich bin nur ein einfacher Privatdetektiv. Du kannst anders, sagte Peter und winkte zu Paul hinüber. Der öffnete das Portal. 2000 französische Schäferhunde stürmten heraus. Augen wie Feuerbälle, Zähne wie Fangeisen, Krallen wie Enterhaken. Hey, was soll das werden? Fragte ich. Schauen wir mal, sagte Peter. Die Hunde kamen näher und näher. Ich drehte mich um, rannte, meine Beine wirbelten, meine Arme schlugen um sich. Verflucht, ich kam nicht voran. Hey, die beißen nicht, schrien Peter und Paul. Die beißen nicht, die beißen nicht. Schrei nicht so, das ist kein Einzelzimmer. Etwas Licht fand den Weg in meine Pupillen. Dann kamen ein paar Gedanken und dann der Schmerz. Wo bin ich? In der Vorhölle. Ah ja, richtig. Wo? Noch mehr Gedanken kamen und noch mehr Schmerz. Es schien da einen Zusammenhang zu geben. Ich hatte das schon immer geahnt. Ich öffnete die Augen. Sebastian, Sie? Haben die Hunde Sie auch? Welche Hunde? Wie geht es Hannibal? Was ist los? Erzählen Sie. Hannibal? Wer ist denn das? Ich klappte die Augen wieder zu. Es war besser so. Für mich und für meinen Kopf. Die Hunde waren verschwunden. Gut so. Jetzt kam Paul auf mich zu. In einem weißen Kittel mit einer riesigen Spritze in der Hand. Nicht der, der andere, sagte Peter. Genau, der andere, sagte ich. Halt's Maul, sagte Peter. Sorry, sagte ich. Ich schaute Paul genauer an. Nein, das war kein Kittel. Das waren Flügel. Große, weiße Flügel. Wir machen den Abflug, sagte Peter. Gern, sagte Paul. Und flatterte nervös. Du scheinst dich ja gut zu amüsieren, Gas. Ein Engel, der nicht abheben kann. Proll? Proll? Bist du's? Ich schlug die Augen auf. Es war Proll. Hauptkommissar Proll. Schön, dass du mal vorbeischaust. Kann ich dir was anbieten? Gern. Wie wär's mit einer Erklärung? Erklärung? Warum hast du ihn umgebracht? Proll grinste sein Kopfgrinsen Stufe 1. Es sah sehr dienstlich aus. Vor einer Stunde ging ein Anruf bei mir ein mit sehr konkreten Hinweisen. Und da bin ich. Würdest du mir bitte das Tatwerkzeug geben? Die Spritze... Er wies auf meine Hand. Tatsächlich, ich umklammerte etwas, das eindeutig nach einer Spritze aussah. Jetzt kam auch die Erinnerung, Dortu, ach, das Zischen, die Hunde, Peter und Paul, Sebastian, das Krankenzimmer war noch da. Aber Sebastian fehlte. Sein Bett lag einsam und verlassen im Licht der Morgensonne. Dafür stand Proll jetzt hier. Sein Team wimmelte herum und suchte nach Spuren und Beweisen. Das sah nach einem klaren Fall aus. Zumindest für Proll. Ist er... Überdosis. Wie in der Serie. Sehr einfallsreich, Gas. Serie? Sebastian Walter, ehemals Schauspieler. Ehemann der Berninger in der Serie Das wirkliche Leben. Vor einem halben Jahr auf dem Bildschirm eindrucksvoll verstorben. An einer Überdosis und in der Totalen. Ich habe keinen Fernseher. Was? Proll. Hauptkommissar Proll. Mein Alibi ist hieb- und stichfest. Ich lag im Koma. Vor allem stichfest. Wie? Sehr vorsichtig entwendete er mir die Spritze und reichte sie einem Kollegen. Das Grinsen näherte sich einem ersten Höhepunkt. Ich sage nur Jack Nicholson, Shining. Sei froh, dass ich dich nicht mitnehmen darf. Noch nicht. Was wollte er von dir? Wer? Sebastian Walter. Ich war vorhin kurz in deinem Büro, hab deine Blumen versorgt und sogar ein bisschen Staub gewischt. Dabei ist mir eine kleine, dünne, schlecht geführte Akte vor die Füße gefallen. Aber du kannst doch nicht... Ich kann. Also? Er wollte Geld. Geld von dir? Wofür? Für einen Tipp. Leider klappte er zusammen, ehe er den Mund aufmachen konnte. Dafür gibt es einen Zeugen. Name? Hannibal. Nachname? Hannibal. Hannibal ist ein Hund. Ziemlich verschwiegen. Aber wenn du ein paar deiner ausgefeilten Verhörmethoden anwendest... Fehler. Bogen überspannt. Proll schaute mich an, als würde er alle verbotenen Verhörmethoden umgehend an mir ausprobieren wollen. Na schön, da du nicht kooperieren willst, werde ich jetzt andere Seiten aufziehen. Ganz andere Seiten. Sein Grinsen sprang auf Stufe 5 oder 6. Was tun? Ich beschloss, mit dem Pfund zu wuchern, das mir zur Verfügung stand. Ich senkte die Augenlider und übergab mich der Bewusstlosigkeit. Das nächste Erwachen verlief reibungslos. Kein Wunder. Langsam hatte ich Übung darin. Mein Kopf schien auf dem Weg der Besserung. Proll war weg und das Bett nebenan war wieder belegt. So lief das eben. Meine Aufträge fielen mir ein. Dann Prolls Verdacht. Ich hatte zu tun, reichlich. Ich beschloss, mein Bett ebenfalls zu räumen, freiwillig. Ich begab mich auf die Suche nach meinen Sachen. Nichts. Also borgte ich mir die Bekleidung meines Nachbarn, was diesem nicht gefiel. Ich versprach ihm einen Besuch von Mr. Jim Beam. Es gefiel ihm trotzdem nicht. Ich verstand ihn. Zwei gebrochene Beine und ein verschraubter Unterkiefer sind ordentliche Gründe, schlecht drauf zu sein. Sorry. Fang mich doch! Alle auf ihre Positionen! Konzentration, los! Licht! Das wirkliche Leben, Klappe 72.123. Und Action! Ach, stopp! Was macht dieser Idiot vor der Kamera? Weg da! Ich schaute mich um. Mit dem Idioten meinte er offensichtlich mich. Ich bin kein Idiot, ich suche... Wenn ich sage, Sie sind ein Idiot, dann sind Sie auch ein Idiot, ist das klar? Machen Sie, dass Sie nach L.E. kommen. Sie, ein geschrumpfter Stierberg. Kommen Sie schnell. Die Berninger tauchte plötzlich neben mir auf und lotste mich aus dem Einflussbereich des Regisseurs. Gerade noch rechtzeitig. Der Regiestuhl verfehlte mich nur um wenige Zentimeter. Er mag Spielberg nicht. Warum? Keine Ahnung. Ist was mit Ihrem Kopf? Kleiner Unfall, nichts Ernstes. Im normalen Leben ist er sanft wie ein Lamm. Aber dieser Job... Ständig unter Zeit, unter Volksdruck. Aber wem sage ich das? Hübsche Klamotten übrigens. Frau Berninger, die Geschichte mit Ihrem Sohn und dieser Erpressung. Und was ist das? Sie zauberte ein Stück Papier hervor. Tatsächlich, das war der klassische Erpresserbrief. Die Schrift bestand aus zusammengesetzten Zeitungsbuchstaben. Ich las. 10.000 oder die Presse wird alles über Sie erfahren. Warten Sie auf weitere Anweisungen. 10.000? Ja, nur 10.000. Seltsam, was? Ich fand das nur seltsam. Die 10.000 fand ich völlig in Ordnung. Der Zettel steckte in meinem Briefkasten. Nach dem Dreh wollte ich zu Ihnen ins Büro. Ich verstehe das nicht. Sie müssen mir helfen. Nicht so schnell, Frau Berninger. Sie bekommen ein Kind. Das Kind verschwindet im Waisenhaus. Traurige Geschichte, aber es klingt irgendwie... Ja? Rita, vor die Kamera, du bist dran. Ja, sollen wir bis Mitternacht auf dich warten? Oder dürfen wir noch bei Tageslicht drehen? Hey, Christopher, eine Minute. Da warten 50 gut aussehende und vor allem jüngere Schauspielerinnen und gieren danach, dass du endlich den Platz räumst. Willst du ihnen die Freude machen? Sämtliches Glöckschmierer, die Glöckschmierer, alle zu mir, bitte, zu mir. Ich kam nicht dazu, Rita über einen gewissen Sebastian Walter und angrenzende Themenbereiche zu befragen. Sie eilte Richtung Kamera, ganz klar. Sie hing an ihrem Job. Ich verstand das. Es war nicht leicht, in dieser Gegend etwas anderes zu finden. Und Action! Rita schlingerte auf einen Mann zu, der gelangweilt und blasiert hinter einem Schreibtisch saß. Der Mann sah aus wie ein Detektiv, nanu. Dann machte Rita den Mund auf und sagte: Da Sie weit und breit der Einzige sind. Ja. Sie sind engagiert. Nicht so schnell. Wie heißt das Drama? Erpressung. Untertitel: Der verlorene Sohn. Tut mir leid, für biblische Events bin ich nicht zuständig. Halten Sie sich für schlau oder für witzig? Oh. Mein Sohn will Geld von mir. Will er ins Kino oder ins Freibad? Ich habe keinen Sohn, das heißt, ich habe schon einen Sohn, aber ich möchte, dass Sie ihn finden. Ja, wen denn, den Sohn oder den Nichtsohn? Ist er ausgerückt, sitzt er im Knast, ist er Junkie, Yuppie, Jaguar-Fahrer? Ich weiß es nicht. Wie viel will er? 1 Million. 1 Million? 1 Million. 1 Million. Ich bekam den Jungen, da war ich 15. Mutter wollte, dass ich die Schule beende. Sie hat den Jungen vor dem Waisenhaus... Was war das? Das ist schon. Der Text kam mir bekannt vor. Jetzt war ich auf die Fortsetzung gespannt. Nicht möglich. Rita stolperte gekonnt und fiel dem Mann genau in die Arme. Das war neu, jedenfalls mir. Den Leuten am Set schien es zu gefallen. Sie applaudierten frenetisch, ich nicht. Ich machte mir ein paar Gedanken, keine besonders netten. Dann machte ich, dass ich vom Set kam. Ich beschloss, meinem Wohnbüro einen Zwischenbesuch abzustatten. Vielleicht hatte die Zustellerin einen Wäschekorb voller Fanpost vorbeigebracht, weiß man's. Außerdem wollte ich meinem Kopf eine kurze Pause und ein paar Schmerztabletten gönnen. Zu Hause schaute ich in den Briefkasten. Überraschung, keine Post. Ich betrat den Hof und stockte. Auf der Treppe vor meiner Tür saß ein kleines, aber feines Empfangskomitee. Gas, Sie sind gefeuert! Ich wollte sagen, nehmen Sie das Vieh weg. Haben Sie überhaupt einen Waffenschein für dieses Ungeheuer? Hallo, Hannibal, verpiss dich. Und nimm diesen Menschen mit, du Verräter. Och, tun Sie doch nicht so. Er wartete draußen auf mich, voll boshafter Absicht und... Und? Ja, haben Sie keine Augen im Kopf? Dieses Tier ist gefährlich. Ja, das ist es. Das gefährliche Tier wedelte heftig mit dem Schwanz. Na und? Ich schaute hinüber zum Kino. Auf einem Transparent stand: gegen Rassenhass, gegen Gewalt, gegen Nazis. In Ordnung. Leider kein Wort von Hunden. Aber wofür waren diese Leute? Soweit ich sie kannte, waren sie für sehr viel Alkohol, jede Menge Krach und wenig Arbeit. Ich stellte mir das dazugehörige Transparent vor. Gas! Ja, Herr Hübscher, haben Sie was gesagt? Dr. Hübscher. Tja, Herr Doktor, fühlen Sie sich in Ihrer Immobilie wie zu Hause, aber Vorsicht. Die Dachziegel. Ich öffnete die Tür. Hannibal schaute mich fragend an. Ich schüttelte leicht den Kopf. Das ist Freiheitsberaubung, Ihr Hund. Das ist nicht mein Hund. Aber Sie kennen ihn. Wie man sich also kennt. Keimte da Misstrauen in Hannibals Augen? Wir hatten einen gemeinsamen Bekannten. Hannibal blieb brav bei seiner Beute. Vielleicht würden wir ja doch noch Freunde werden. Eine Monatsmiete. 2. Hannibal knurrte furchterregend und ließ ein paar seiner beeindruckenden Zähne sehen. Schönes Gebiss, sehr gepflegt. In Ordnung. 2. Nehmen Sie das Tier weg. Hübscher kapitulierte bedingungslos. Sieh an, so ein Köter schien hin und wieder ganz nützlich zu sein. Wie weit sind Sie mit dem Auftrag? Ist in Arbeit. Weshalb ich eigentlich... Letzte Nacht wurde in mein Büro eingebrochen. Was? Ja, unter anderem ist mein Laptop verschwunden. Toshiba, TKS-1 mit PM735, WinXP Pro, 100 GB, 1024 MB RAM, 17 Zoll, Ultra Breit, DVD, Super Multimodem, LAN, Wi-Fi, Bluetooth. Flugfähig, tiefseetauglich. Wie bitte? 50 die Stunde. Was? Haben Sie keinen Service für Dauerkunden? Kamen Leute wie Hübscher ohne jede Sensibilität auf die Welt? Anders gefragt, merkte dieser Typ eigentlich gar nichts? Und lassen Sie dieses Tier im Mietvertrag vermerken. Hinter der Tür grinste ich Hannibal an. Was war das? Grinste der zurück? Ich öffnete eine Dose Krabben in Aspik. Hannibals Grinsen schien sich zu verstärken. Ich kniff mir in den Unterarm. Au! Und ließ Hannibal mit seiner Lieblingsbeschäftigung allein. Jetzt war Routinearbeit gefragt. Verwandtschafts- und sonstige Verhältnisse. Ich griff zum Telefon und wurde fündig. Wo? Berufsgeheimnis. Ich beschloss, einen weiteren Ausflug in die Dortu 8 zu wagen, mit Tageslichtunterstützung. Irgendwas musste dort zu holen sein, da war ich sicher. Ich forderte die übliche Verstärkung an. Hanni, komm! Ist da jemand? Nein, da war niemand. Durchgang und Haus schienen diesmal menschenleer, kein Wunder. Vor jedem Supermarkt war es tagsüber gemütlicher als an diesem Ort. Und vor allem nicht so trocken. Auch die Kartons waren weg. Ich trat auf den Hof. Der Anblick war überwältigend. Ausgediente Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernsehgeräte, zwei Autowracks und jede Menge anderer Müll. Ein schmaler Pfad führte entlang der Deponie zum Hinterhaus. Ich hielt mir ein Taschentuch vors Gesicht und setzte meine Exkursion fort. In der ersten Etage fand ich ein paar Matratzen, circa 2 Millionen Kippen und 10.000 bis 15.000 Flaschen. Leer natürlich. Ungefähr so musste es auch in der Kommune 1 ausgesehen haben. Vielleicht stimmte sogar der Geruch. Hannibal ließ mir keine Zeit für historische Betrachtungen. Er stürmte die altersschwache Treppe hinauf. Dann hörte ich nichts mehr von ihm. Hannibal! Hannibal! Leises Winseln drang an mein Ohr. Ich nahm die letzten Stufen, betrat den Treppenabsatz und schaute in den Lauf einer kleinen, stupsnasigen Smith & Wesson. Willkommen, Herr Detektiv. Ich tat so, als würde ich mich freuen, Sie hier zu treffen. Was blieb mir anderes übrig? Schön, Sie zu sehen, Frau Berninger, schon Feierabend. Möchten Sie Ihren ehemaligen Kollegen besuchen? Sie also sind der Erpresser. Wieso bin ich nicht gleich darauf gekommen? Was? Da rein! Der Lauf des Revolvers zuckte nervös. Dann wies er auf eine Tür. Ich bin nicht da, sowas. Sebastians Zimmer, gehen Sie schon. Dies war keine Trinkerabsteige, keine Fixerbude. Dies war ein geschmackvoll eingerichteter Raum. An der Wand hing nicht die übliche Miro- oder Spitzwegreproduktion, nein. Dort hing ein echter Stragis. Hannibal lag auf dem Bett und schaute mir traurig entgegen. Seltsam. Er hing an der Nadel. Er kam zu mir, weil er Geld brauchte. Allein dieses Bild. Er war bei Ihnen? Wollte mir einen Tipp verkaufen, ja. Das sieht ihm ähnlich. Und Sie wollten 10.000 aus dem Tipp rausschlagen. Ich bin kein Erpresser. Schauen Sie nur diese Pinselführung. Natürlich nicht. Sie sind ein netter, unbescholtener, bescheidener Bürger. Immer das Wohl der anderen im Auge. Und was ist das? Sie reichte mir einen Zettel. Kommen Sie heute 15 Uhr in Walters Zimmer mit den 10.000. Ich schaute auf die Uhr. 3:01. Hannibals Ohren gingen plötzlich nach oben und verharrten in aufrechter Stellung. Ratten? Wahrscheinlich. Nicht mal eine kleine, mickrige Erpressung kriegen Sie auf die Reihe. Sie sind unfähig. Sie sind ein typischer Brandenburger. Faul, übellaunig, fortschrittsfeindlich, unhöflich, ungebildet und noch dazu geldgierig. Setzen Sie sich. Da aufs Bett. Keine Angst, der Hund beißt nicht. Sie kennen ihn? Jeder, der Sebastian kannte, kennt Hannibal. Ich schaute ihr aufmerksam ins Gesicht. Sie hatte soeben von Sebastian in der Vergangenheit gesprochen. Woher wusste sie, dass Sebastian tot war? Natürlich. Ich musste jetzt vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Sie können Ihre 10.000 behalten, ich verdiene genug. Mit ehrlicher, anständiger Arbeit. Können Sie das Geld mal sehen? Wissen Sie, wo Sie hingehören? Dahin gehören Sie. Sie piekste den Zeigefinger der linken Hand in Richtung Innenhof. Das ging nun doch entschieden zu weit. Frau Berninger, Sie sind hier die Lügnerin. Sie haben keinen 20-jährigen Sohn. Hannibal sprang plötzlich vom Bett. Er knurrte leise. Ich gab der Berninger ein Zeichen, sich still zu verhalten, vergeblich. Richtig, ich habe keinen 20-jährigen Sohn. Dafür habe ich... Hier, für Ihren 5-jährigen Maximilian. Ich zog einen Lolli aus der Tasche und reichte ihn ihr. Ich war bestens vorbereitet. Mit schönen Grüßen an die Großeltern des Jungen. Sagen Sie mal, was wollten Sie wirklich in meiner Detektei? Oh, Sie haben tatsächlich was herausgefunden. Erstaunlich. Ich habe meinen Regietyrannen natürlich auch gefragt, was ich bei einem drittklassigen Detektiv soll. Aber er meinte, geh hin, nimm mein Aufnahmegerät mit und schau, was sich rausholen lässt. Das ist eine von Christophers Arbeitsmethoden. Vor allem, wenn dem Poolschreiber nichts einfällt. Was? Mit Christopher ist nicht zu spaßen, Sie haben ihn ja erlebt. Und weshalb haben Sie Sebastian Walter umgebracht? Das saß. Sie machte große Augen und rang nach Luft. Dann wurden ihre Augen noch größer. Die Waffe fiel ihr aus der Hand. Über so viel Wirkung war ich nun doch verblüfft. Ritsch tauchte hinter der Berninger auf. Was sind das für üble Geschichten, Frau Berninger? Er stieß Rita gekonnt in meine Richtung, hob dann den Revolver auf. Rita landete punktgenau in meinen Armen. Das kannte ich von irgendwoher. Haben Sie das Geld? Sie sind... Entschuldigen Sie, dass ich Sie in diese Lage gebracht habe, Herr Gass. Ist schon in Ordnung, bin dran gewöhnt. Nur das mit der Brandenburger Mentalität. Schluss mit dem Gejammer. Das Geld. Reingefallen, Ritsch. Es gibt keinen verlorenen Sohn. Macht nichts. Die Euros nehme ich trotzdem. Her damit. Wieso nur 10.000? Warum nicht 1 Million? Ja, man muss realistisch sein. Was verdienst du denn so, Schnüffler? Weshalb haben Sie mich eigentlich zusammengeschlagen? Vorsichtsmaßnahme. Rein geschäftlich. Ich hoffe, es tut noch weh. Sonst noch Fragen? Sie haben gewonnen. Hier Ihre 10.000. Übrigens, die Waffe ist gesichert. Warten Sie. Ich zeige es Ihnen. Ein Revolver besitzt keinen Sicherungshebel. Hatte Richard noch nie 12 Uhr mittags gesehen? Kam er aus bildungsfernen Verhältnissen? Rita griff sanft nach Richards Hand. Dann landete ihr rechtes Knie punktgenau zwischen seinen Beinen. Ihr Mund lächelte weiter. Ihre Augen dagegen blitzten kalt wie Gletschereis. Das war's. Erpressung, unfähiger Privatdetektiv, Selbstbefreiung. Sieht so aus, als hätte Christopher recht. Die besten Geschichten kann man sich nicht ausdenken. Man muss sie erleben. Leider kommt nicht jeder damit zurecht. Sebastian. Ja, er wird mir fehlen. Sebastian war gut. Er hatte Talent. Aber Christopher war nie zufrieden. Geh dahin, probier mal das. Sonst, da warten schon 50 andere. Vor etwa einem Jahr dann. Die Katastrophe. Sebastian kam nicht mehr runter. Vom Stoff. Ich schlug eine Entziehungskur vor. Die Poolschreiber waren begeistert. Ein paar kannten sich da bestens aus. Und Christopher? Er wollte Sebastians Tod. Den Serientod. Er hat ihn auf dem Gewissen. Ihn müssen sie festnehmen. Diesen Blutsauger. Schauen Sie sich um. Möchten Sie so enden? Naja. Ich habe ihm immer wieder Geld zugesteckt und Lebensmittel. Der Stragis war ein Geschenk von mir. Unter uns, ich habe ihn für die Hälfte bekommen. Ja, verstehe, Sebastian Walter und Sie, er war Ihr Geliebter. Ach, Sie verstehen nichts, gar nichts. Ich war seine Frau. In der Serie. Ja, aber gegen einen Junkie ist ein Fass ohne Boden so dicht wie ein verkorkter 82er Bordeaux. Und die 10.000, diese seltsame Erpressung? Sebastians Idee. Vermutlich. Anders ist die Konfusion nicht zu erklären, oder? Sie meinen den Realitätsverlust? Na genau. Dieser Möchtegern-Erpresser hier führte einfach aus, was Sebastian ausgeheckt hat, ohne selbst nachzudenken. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie stecken dahinter. Herr Gass, wie kommen Sie auf solch einen Unsinn? Haben Sie das Aufnahmegerät dabei, Frau Berninger? Vielleicht. Möchten Sie nachschauen? Bitte? Was soll das werden? Spuren zertrampeln? Wie? Raus hier! Raus! Proll stürmte herein. Wer sonst? Sein Timing war nahezu perfekt. Wenn man es aus seiner Ecke sah. Sonst, na ja. Proll! Hauptkommissar Proll! Diesmal hast du noch Glück gehabt, Gas, aber das nächste Mal. Darf ich bekannt machen? Danke. Frau Berninger und ich haben uns bereits während der Identifizierung Ihres Kollegen kennengelernt. Was? Rita grinste mich an. Ich grinste nicht zurück. So war das eben. Ah, da haben wir ja den großen Übeltäter. Ist er gestolpert? Rita nickte. Und unglücklich gestürzt, vermute ich. Rita nickte etwas stärker. Sie verstehen Ihr Handwerk, Herr Hauptkommissar. Sie auch, Frau Berninger. Ich verpasse keine Folge Ihrer wunderbaren Serie. Sie ist so lebensnah, so... Sie ist bewaffnet, Proll. Sie hat einen Revolver. Rita blitzte mich aus ihren grünen Augen höhnisch an. Dann zog sie den kleinen, stupsnasigen Revolver hervor und warf ihn mir zu. Ich fing ihn auf. Reingefallen, das war kein Revolver. Jedenfalls kein echter. Her damit, Gas, das ist ein Beweisstück. Mein Requisiteur wird über den Verlust nicht gerade begeistert sein. Aber wenn Sie möchten, schreibe ich Ihnen gern noch eine Widmung auf den Lauf. Oh ja, bitte. Für Hauptkommissar Proll. Brauchen Sie mich noch, Herr Hauptkommissar? Im Augenblick nicht. Frau Berninger, war mir eine Ehre. Rita setzte sich in Bewegung. Wahrscheinlich, um irgendwo 86er Chateau Mouton Rothschild zu tanken. Nanu. Unterhalb der Taille schlug ihr Kleid eine Beule. Schauspieler. Ich würde ihr eine saftige Rechnung präsentieren. Sollte sie nicht zahlen wollen, blieb mir immer noch die Möglichkeit einer kleinen Erpressung. Hey, du Penner, ich hab dich was gefragt. Was hast du gesagt? Was du hier willst, fragte ich. Suchst du eine neue Wohnung? Ich wollte... Ja? Ja, ich gehe dann mal. Willst du nicht wissen, warum Sebastian Walter sterben musste? Nö. Er wollte mit der Bande nichts mehr zu tun haben, wollte raus aus dem Milieu und wieder ehrlich an seinen Stoff kommen. Verrückt, was? Dirty Rich hat ihm gegen 4 Uhr morgens die Überdosis verpasst. Im Krankenhaus. In deinem Beisein. Fürchtete wohl nicht ganz zu Unrecht, dass Walter in Sachen Computer nicht dicht halten würde. Etwas später rief dieser Richard bei uns an und setzte uns auf deine Fährte. Dachte wohl, wir würden darauf reinfallen. An der Spritze fanden wir übrigens neben deinen auch seine Fingerabdrücke. Worüber habt ihr gesprochen, du und Sebastian Walter? Natürlich, diese dämliche Computergeschichte. Was meinst du? Ich trat ans Fenster. Etwa 10 Polizisten hatten eine Kette gebildet. Ein paar Computer, Monitore und Drucker gingen von Hand zu Hand. Die Ware sah nicht danach aus, als könnte man Kindern über 6 damit eine Freude machen. Naja, ich bin nicht gerade der Fachmann. Jetzt wurde ein Laptop weitergereicht. Ein Laptop! Ich sprang über Richard hinweg und raste die Treppe hinab. Ich griff zu, bevor der Laptop im Bauch eines blau-weißen Lieferwagens verschwinden konnte. Sorry, aber das gute Stück, da habe ich vorhin mitgebracht. Kann jeder sagen. Das ist ein Toshiba Tegra S1 mit PM735 Win XP Pro. 100 GB, 1024 MB RAM, 17 Zoll Ultrabyte, DVD Super Multi, Modem, LAN, Wi-Fi, Bluetooth. Zu meinem Erstaunen reichte er mir unbürokratisch den Laptop. Hier. Fällt unter dem ganzen Schrott eh nur auf. Schrott? Irgendein Mistkerl muss den Typen in letzter Minute einen Tipp gegeben haben. Wahrscheinlich haben die das brauchbare Zeug in der Nacht weggeschafft. Aber sagen Sie bitte nichts dem Hauptkommissar. Ich möchte heute noch nach Hause kommen. Danke. Hey, Hannibal. Es wird Zeit für uns zu gehen. Wir gingen die Brandenburger entlang. Das Büro von Peter und Paul sah aus wie immer, sehr beruhigend. Hannibal setzte ein paar Duftmarken. Ich tat so, als würde ich nichts davon bemerken. War ich auf dem besten Weg, ein typischer Hundehalter zu werden? In meinem Büro angekommen, warf ich den Toshiba an. Nicht schlecht. Hübscher hatte Unmengen von Daten auf dem Computer gespeichert, vor allem Rechnungen. Einige kamen mir seltsam vor. Was ging's mich an? Nach einigem Suchen fand ich meinen Mietvertrag schon besser. Ich senkte ein wenig den Mietzins, mir wurde leichter. Ich senkte ihn noch ein Stück und geriet in Festtagslaune. Nein. Detektiv Siegfried Gass, ich habe zu tun. Schöne Bescherung, Gass. Sehr schöne Bescherung. Gut, dass Sie anrufen, Herr Hübscher. Es ist 18 Uhr, der Auftrag ist erledigt. Das nennen Sie erledigt? Wie würden Sie das nennen? Ne? Stümperei. Ein Toter. Und ich sagte ausdrücklich, Sie sollten sie am Leben lassen. Alle. Und dann die Polizei. Sie sagten... Ich weiß, was ich gesagt habe. Keine Rede von Leichen und Polizisten. Die Presse ist bereits hinter mir her. Das habe ich nur Ihnen zu verdanken. Ich mache die Rechnung fertig und... Rechnung? Was für eine Rechnung? Was meinen Sie denn mit Rechnung? Wovon reden Sie eigentlich? Ich legte den Hörer aus der Hand. Hübscher schien sich angeregt mit meinem Schreibtisch zu unterhalten. Mit der rechten streichelte ich den Toshiba, mit der linken kraulte ich Hannibals Ohr. Hannibal schaute zu mir auf. In seinen Augen stand ein hungriger Ausdruck. Ich zog die oberste Schreibtischschublade auf und holte den 500er aus dem Geheimfach. Der 500er sah grandios aus. Schau, Hanni, das sind 500 Euro. Weißt du, wie viel Büchsen Schappi man davon kaufen kann? Nee, weißt du nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wir können es herausfinden. Wozu ist das hier eine Detektei? Hannibal schien zu verstehen. Er leckte ein wenig an dem Geldschein herum. Vorsicht, du Dummkopf! Nicht aufessen! Ich legte den Schein neben den Toshiba. Was war das? Die Stelle, an der Hannibals Zunge den Schein berührt hatte, starrte mich farblos an. Dieser Schein war kein Schein. Nicht einmal dem Requisiteur würde er fehlen. Berninger! Berninger! Ich verfluchte sämtliche Schauspieler, Regisseure und Komparsen. Ich verfluchte alle ersten, zweiten, dritten und siebten Programme. Ich verfluchte Hollywood. Ich verfluchte Humphrey Bogart. Nein, den nicht. Na, warte. Ich nahm das Telefon zur Hand. Hübscher sprach noch immer seinen Monolog. Dieses Land braucht Leute, die anpacken, die nach vorne schauen, die positiv denken, die statt zu jammern, die Ärmel hochkrempeln, die... Wenn Sie Ihren Toshiba Leben zurückhaben möchten, Herr Hübscher, dann... Was? Sie haben meinen Toshiba. TKS1. Mit PM735. 3 Monatsmieten. Nein. 2. 4. Also schön. 3. Sie hörten Der schöne Schein. Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. Es sprachen Privatdetektiv Gass Jürgen Holz, Hauptkommissar Proll Martin Seifert, Rita Berninger Renate Krössner, Sebastian Walter Axel Wandke, Dr. Hübscher Hilmar Eichhorn, Richard Stefan Baumecker, Keule Steffen Scheumann, Filmregisseur Bernd Stegemann, Schauspieler Roland Hemmo, Tierpflegerin Kathleen Gafflich, Polizist-Patient Wolfgang